Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich weiß nicht mehr weiter. Wer von euch sagt das über seine aktuelle Lebenssituation? Wer hat das Gefühl, so richtig in eine Sackgasse geraten zu sein? Ich weiß nicht mehr weiter. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, Christian, 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Christian. Wie geht's denn so? Ganz gut. Und selbst? Ja. Wohl nicht so gut, ne, wenn du bei dem Thema anrufst. Nicht sehr gut. Also mein Problem ist, also ich weiß auch nicht mehr weiter, weil ich ein Problem habe damit, dass ich nur mit älteren Frauen verkehre und niemals bis jetzt eine Beziehung gehabt habe mit Jüngeren. Was heißt hier verkehre? Als partnerschaftliche Beziehung auch? Partnerschaftliche Beziehung, wirklich, die Frauen sind wirklich zwischen 30 und 40. Zwischen 30 und 40? Ja, und sie waren auch wirklich nie jünger. Das Jüngste, was ich jemals hatte, war 25 und ich steckte eigentlich in ziemlich große Krise drin, weil ich nicht weiß, ob das Beziehungen sind, mit denen ich was anfangen kann, auch psychisch. Psychisch. Also du bist 19 Jahre alt. 19 Jahre, und ich denke, dass das etwas zu jung ist für Frauen, die schon zwischen 30 und 40 sind. Geh mal ein bisschen noch näher ans Telefon. Du wuscht mir so weg. Wie lange warst du denn schon mal mit einer doch wesentlich älteren Frau zusammen? Ja, das längste war eigentlich 2 Wochen. Ach, 2 Wochen? Das ist ja das Problem. Es ist immer nur so kurze Beziehungen von 1-2 Wochen, manchmal auch nur einen Tag, das heißt, eine Nacht. Du hast in deinem ganzen Leben noch keine längere Beziehung gehabt? Noch keine längere Beziehung. Mhm. Also das längste war wirklich 2 Wochen und das war mit einer 35-Jährigen. Mhm. Und du hattest auch so im zarten Alter, weiß ich jetzt, von 14, 15 oder so, auch keine Beziehung zu gleichaltrigen? Nein, mein erster Geschlechtsverkehr hatte ich mit einer 40-jährigen Frau. Und da war ich 14. Und da warst du 14? Ja. Mit einer 40-jährigen Frau? Mit einer 40-jährigen Frau. Die habe ich bei uns in der Gaststätte kennengelernt. Und die hat dich verführt? Die hat mich verführt und hat mir eigentlich so alles beigebracht, was ich jetzt halt kann. Ja, ja. Wie erklärst du dir denn, dass das dann immer nur 2 Wochen hält oder maximal 2 Wochen? Ja, weil es eigentlich immer aufs Sexuelle hinausläuft. Es läuft zwar, es sind schöne Gespräche, man kann sich gut mit ihnen unterhalten und man hat auch das Gefühl, dass was rüberkommt, ein gutes Feedback, aber im Endeffekt ist es halt so, dass die Frauen immer nur mit mir ins Bett wollen, weil ich halt jünger bin, viel, viel jünger als sie. Na gut, aber da gehören ja nur 2 zu und du bist 19 Jahre alt und du müsstest das ja nicht mitmachen. Nein, das ist richtig, aber die Frauen geben mir halt auch viel mehr als jünger. Also ich hab zwei junge Freundinnen, aber nur platonisch. Mhm. Mit denen unterhalte ich mich, aber ich merke das halt. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Also gerade wenn du mit älteren Frauen zusammen bist, das Sexuelle ist okay. Klar, ja, wunderbar. Das, klar, natürlich. Aber platonisch kann dir doch eine 35-jährige Frau viel mehr bieten als unter Umständen, nicht immer, aber unter Umständen aufgrund der Lebenserfahrung, ein 19-jähriges Mädchen. Ja, manchmal sind es aber auch Frauen, die vielleicht schon liiert sind und sich wahrscheinlich mit mir nur so auf Affären einlassen. Mhm. Und das da ist halt schwierig. Kannst du denen meistens nie nach Hause gehen? Wir treffen uns meistens immer in Pensionen oder Hotels. Mhm. Und das ist einfach kein Leben, was man führen kann, wenn man gerne ein Mensch ist, der gerne eine feste Beziehung hätte und auch irgendwie dann versucht. Wie weit gibt es denn die Versuche bei dir, überhaupt mal mit einem Mädchen deines Alters irgendwie auch halt ein bisschen fester dich zu verbinden? Ich versuche es ja immer wieder. Ich versuche ja wirklich mit Mädchen in meinem Alter Kontakt aufzunehmen. Es klappt auch wunderbar. Ich komme mit Mädchen locker ins Gespräch. Mhm. Nur wenn das Gespräch ein bisschen tiefer geht und ich versuche mit meinen Problemen oder mit meinen Belastungen, die ich in meinem Leben habe, versuche mit jüngeren Mädchen darüber zu reden, da finde ich einfach kein gutes Feedback von den Leuten. Machen dich denn junge Mädchen sexuell auch nicht an? Doch, sie machen mich schon sexuell an, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, es hat mich mal ein Mädchen angefasst, was etwas jünger war und ich fand es eigentlich nicht sehr erregend, weil irgendwie, es war alles irgendwie ganz anders als mit älteren Frauen. Mhm. Weil dennoch bleibst du bei deiner Aussage, dass du junge Mädchen auch sexuell attraktiv findest. Ich würde viel lieber mit jungen Mädchen losgehen. Das war nicht die Antwort. Findest du junge Mädchen auch sexuell attraktiv? Ja, also eindeutig. Also, ich wollte gerade erstmal sagen, der Unterschied zwischen einem 19-Jährigen und einer 30-Jährigen finde ich gar nicht mal so gravierend. Wenn es dazu einer ordentlichen Beziehung käme, da sind vielleicht 10, 12 Jahre dazwischen, ist eine Stange Zeit, aber fände ich nicht so schlimm. Aber was mich stutzig macht an deiner Geschichte oder an deinen Geschichten, ist, dass es immer nur so kurz ist. Das finde ich seltsam. Ja, das Kurze liegt wahrscheinlich auch mit an mir, weil ich es auch versuche, nicht sehr lange herauszuzögern mit den Frauen, weil es mir halt selbst nicht dabei so gut geht, weil ich mir halt immer vorkomme, als wenn ich mit meiner Mutter zusammen bin. Mhm. Weil es könnten ja praktisch sehen alle meine Mutter sein, manche, einige zumindest, die 40-Jährige. Christian, dann kann ich das wirklich nicht nachvollziehen, dass du dich nicht eingehender wirklich nur um eine Gleichaltrige oder eine, die nur etwas älter ist, bemühst. Die sind ja nicht alle blöd, denn da gibt es ja nur wirklich wunderbare Mädels und junge Frauen, mit denen du sicher auch platonisch und geistig gut dich auseinandersetzen kannst. Na sicherlich, gibt es sicherlich auch Frauen in meiner Umgebung, die mich auch ansprechen würden, aber es sind meistens Frauen, die entweder mir ziemlich weit entwickelt vorkommen vom Körper, aber vom Geist her habe ich das Gefühl, dass sie halt noch ein bisschen brauchen. Und das geben mir halt die Älteren. Da musst du suchen, Christian, da musst du suchen. Also das ist, du bist jetzt am Zug. Wenn du das noch niemals gemacht hast, dann musst du jetzt gezielt wirklich dich dazu entscheiden und dich mal auf eine Beziehung und auf einen näheren Kontakt mit einer um die 20 Jahre alten Frau oder vielleicht ein bisschen älter einlassen. Das musst du musst das halt auch ein bisschen wollen. Ich habe auch den Eindruck, dass du dich da so gehen lässt. Das ist auch schmeichelhaft für dich, wenn die etwas älteren Frauen dich da vernaschen wollen und vielleicht ist das auch relativ einfach, da hast du deinen schnellen Sex. Ja, unbedingt schmeichelhaft ist es nicht für mich. Es ist eher, manchmal ist es auch abstoßend, weil ich mir halt denke, es kann doch nicht sein, dass... Ja, dann sag nein. Dann sag nein. Du bist 19 Jahre alt, du bist ein junger, erwachsener Mann. Sag nein und guck dir eine junge Frau aus und versuche mal und leg den Sex mal etwas zur Seite. Und beschäftige dich erstmal mit den Frauen auch ein bisschen. Schlafen mit denen kannst du auch noch 6 Wochen später. Das ist schon richtig, aber das Problem ist bei den älteren Frauen, wenn ich sie kennenlerne, dann ist das ist ein Gespräch, was ich mit ihnen führen kann, was ich bis jetzt noch nie. Und ich kenne wirklich viele... Ach Christian, es gibt so dumme 33-Jährige und so wunderbar kluge 23-Jährige. Also das kannst du nicht am Alter festmachen, wirklich nicht. Ja, aber ich suche. Bin auch alleine mit dem Problem. Ich kenne einen Kollegen, von mir hat auch das gleiche Problem. Und der hatte bis jetzt auch immer nur mit älteren Frauen längere Beziehungen. Aber der hat schon etwas längere Beziehungen gehabt als ich. Manchmal schon über ein halbes Jahr. Aber er sagt auch, junge Frauen sind in Beziehungen wesentlich schwieriger als ältere Frauen. Mag sein. Du wirst es versuchen. Du musst dir und dieser Form der Beziehung ist auch mal eine Chance geben. Und wenn du eine relativ junge Frau hast, werden wir beide nochmal miteinander telefonieren. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch nicht, eine persönliche. Bitte. Und zwar, du warst bei Ulla Kock am Brink, richtig? Ja. Einmal zu Gast. Und mich würde immer noch interessieren, was hast du da genau in der Pfeife geraucht? Das ist ein ganz großes Geheimnis, über das wir jetzt nicht reden werden. Das passt nicht in unser Thema heute. Schade. Das würde mich auch wirklich sehr interessieren. Tschüss, Christian. Tschüss, Domian. Tschüss. Was die Leute alles noch wissen. Mensch. Matthias, 23 Jahre alt. Ja, hallo. Mein Name ist Matthias. Und ich habe das Problem... Ich bin schwul, also okay, das ist nicht das Problem. Und ich hoffe. Das Problem liegt jetzt darin, oder Problem, also für mich belastet das sehr. Ich habe am Samstag, war ich in der schwulen Diskothek hier in Flensburg und habe da einen recht jungen Boy kennengelernt, 16 Jahre alt und war natürlich auch gleich von ihm recht begeistert, weil er ist auch gut aus und und dann hat er mich gefragt, ob er bei mir nächtigen kann und so dachte ich, ja klar, kein Problem und so. Er hat dann auch bei mir geschlafen, wir hatten auch eine kurze Affäre miteinander. Und hier, dann hat er dann gesagt, ja, ich bleib hier noch liegen und so, da ist er noch liegen geblieben, wir haben uns noch unterhalten eine Zeit lang. Und auf einmal fing er dann an, über seine Probleme zu reden mit mir, also was er für Probleme mit seinen Eltern hat, mit seinem Coming Out und hier mit seiner Schule und er hat ein Problem mit Alkohol, also er ist schon Alkoholiker mit 16 Jahren. Und hat mir also insgesamt innerhalb 8 Stunden lang haben wir im Bett zusammengelegen und hat mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und er redet, also er hat sich schon dreimal versucht, das Leben zu nehmen und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich ihn jetzt irgendwie, also ich meine, ich habe ihm jetzt versprochen, dass ich ihn öfter mit in irgendwelche schwulen Kneipen und schwulen Bars mitnehme. Das habe ich ihm versprochen und das werde ich auch tun. Ich bin jetzt auch am Wochenende wieder. Also die Gefahr besteht jetzt, dass der Junge sich in dich so sehr verliebt und so sehr an dich klammert, dass du eine riesen Verantwortung da bekommst. Genau, also ich meine, vor der Verantwortung habe ich direkt gar keine Angst. Ich habe mich auch in ihn verknallt und er hat gesagt, er ist auch in mich verliebt. Das ist ja nicht das Problem, aber das Problem liegt jetzt darin, er hat ja nur mit Alkoholprobleme und wenn wir in eine Diskothek gehen und er hat auch am Samstag Alkohol getrunken, wie soll ich ihn davon fernhalten? Also ich kann ja nicht irgendwie andauernd seine Mutter spielen, nee, du darfst keinen Alkohol. Und also nicht, hat er von sich aus denn gesagt, dass er Alkoholiker ist oder Alkoholprobleme hat? Oder hast du das so? Nein, ich habe danach mit seiner Mutter mal telefoniert. Mit seiner Mutter? Weil er musste ja Bescheid geben, dass er bei mir noch schläft und sowas. Und dann hat er morgens angerufen. Ich bleib noch ein bisschen länger hier bis abends. Und dann fing er das an, mir zu erzählen. Ab 12 Uhr mittags fing er mir dann zu erzählen. Bis 20 Uhr abends hat er mir dann halt seine Geschichte erzählt. Und ich meine, ob er ganz offen auch dazu steht. Er hat ganz offen dazu gestanden. Zu dem Alkoholproblem. Ja, er hat gesagt, er geht zu den anonymen Alkoholikern in Schleswig. Und ach, das macht er? Das macht er, ja. Und also soweit ist es schon ganz klar. Und er hat auch einen Psychologen bei sich zu Hause, weil also er hat auch andere Probleme, also in Sachen mit der Schule. Also er ist ganz schön belastet mit seinen 16 Jahren. Finde ich das schon ganz schön. Wie viel Alkohol trinkt er denn pro Tag? Das hat er mir jetzt nicht gesagt. Also er trinkt auch nicht, also so wie er sagt, er trinkt auch nicht mehr täglich Alkohol. Auch nicht, er muss es auch nicht haben, aber er trinkt halt oft Alkohol. Und er sieht das als Problem, also er sieht es selbst als Problem an, aber ich meine, er ist ja schon mal in guten Händen, ne? Wenn er bei den AAs ist, das ist gut. Wenn er wirklich eine psychologische Betreuung hat, wenn es denn stimmt, ne? Ja, das muss man quasi von seiner Mutter. Ah ja. Ich glaube ganz einfach, also du sagst auch, dass du dich in den Jungen verliebt hast. Ja, klar. Mhm. Dann würde ich mich an deiner Stelle erstmal ganz normal verhalten. Mhm. Es ist ja noch sehr frisch. Es ist ja, gerade nicht mal eine Woche alt. Noch nicht mal eine Woche. Nicht mal, ja. Und die ganze Sache beobachten, wie groß die Problematik mit dem Alkohol ist. Mhm. Du kannst natürlich jetzt nicht die Amme da spielen und ständig hier sagen, hier, dies darfst du nicht, jenes darfst du nicht. Nee, nee, du kannst nur irgendwann darauf aufmerksam machen, wenn das Problem für dich zu groß zu werden scheint, dass du nicht imstande oder in der Lage bist, dich mit ihm und mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Er muss da initiativ werden. Ja, aber ich meine, er ist auch Einzelgänger und also das hat er mir gesagt, hat seine Mutter auch gesagt, er hat keine Freunde, seitdem er sich geoutet hat, er hat keine Freunde mehr. Mhm. Und hier, sag mal, sozusagen hat er gesagt, zu mir selbst gesagt, ich bin sein einziger Freund, den er jetzt hat. Er kennt mich seit Samstag, also das ist noch nicht mal 4 Tage. Also Freund wollen wir das noch nicht nennen, ne? Nein, also ich meine, als, sag mal, als nicht als feste Beziehung, sondern als Freund in Sachen hier, hallo und tschüss, also sagt er, würde er mich wenigstens so weit kennen, weil er mir auch seine ganze Geschichte erzählt hat. Und hier, das ist ja gar nicht mal sein Problem mit dem Alkohol, sein Problem ist ja echt darin, dass er halt schon 3 Selbstmordversuche hinter sich gehabt hat. Ich habe trotzdem den Eindruck, Matthias, dass dich das alles ein bisschen erschlägt und du doch Schiss vor der Verantwortung hast, die da auf dich zukommt. Doch, habe ich auch ein wenig. Ja, denn er wird ja ganz große Erwartungen jetzt an dich auch richten. Ja, genau. Die hat auch, sicherlich stellt er sie die an. Also ich glaube, jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt. Du sollst dir sehr, sehr klar darüber sein, wie du dich jetzt verhältst. Entweder lässt du dich auf eine Beziehung ein, das heißt, du bist konfrontiert auch mit all diesen Problemen, trägst natürlich auch eine Verantwortung, aber wenn du ihn lieb hast oder dich in ihn sehr verlieben kannst, finde ich das okay, dann muss man das auch machen. Ja, klar. Wenn dir aber zu mulmig bei der ganzen Sache ist, ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt, wo du sagst, nee, komm lieber doch nicht. Ja, aber wenn du erstmal 4-5 Wochen dich mit dem beschäftigt hast, dann ist es für ihn noch viel schmerzhafter. Ja, aber es ist nicht, wenn ich ihn jetzt schon wieder fallen lasse, nach so ein paar Tagen und er denkt sich, Mensch, also der ist mal einer, der mir zuhört und mir alles, dem ich alles erzählen kann. Jetzt wenn ich ihn dann wieder fallen lasse, ja, jetzt, nee, jetzt dann wieder in dieses ja, okay, Loch reinrutscht. Ja, du bist aber nicht der Sozialarbeiter. Nein. Du kannst dem Jungen auch letztendlich in der jetzigen Phase der Bekanntschaft überhaupt nicht helfen. Nein. Jetzt geht es darum, dass du nicht dir Gedanken machen sollst über ihn, sondern über dich. Was sind deine Gefühle? Wenn deine Gefühle groß sind und wirklich sich zu vertiefen, dass es sich andeutet, dass es vielleicht doch eine gute Liebesbeziehung, eine Verliebtheit wird, dann mach es, beschäftige dich mit dem. Wenn du aber denkst, nee, so doll, ich finde den zwar ganz schnuckelig und so, aber so das ganze Leben will ich nicht mit dem jetzt teilen, was da alles auf mich zukommt, dann lass es sein. Ich habe gar keine Angst, dass ich also mit ihm das Leben teilen will. Ich kann ihn auch gut verstehen und ich mache ihm auch gerne zuhören. Aber ich habe irgendwie Angst davor, dass er halt irgendwie in dieses, wie soll ich jetzt sagen, halt, dass er halt bei, also er ist ja nun so, dass er auch vielleicht mal sicherlich an einen anderen Jungen interessiert ist und mich. Ich bin 23, er ist 16, das sind 7 Jahre. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass er unbedingt an mir interessiert ist als sexuelle Beziehung oder als richtige Gucken, ne? Wie ernsthaft das von beiden Seiten ist. Wenn es ernsthaft ist, lass dich drauf ein. Und wenn du zu unsicher bist, geh wieder einen Schritt zurück, würde ich so sagen. Matthias. Also ich will ihn auch nicht hängen lassen. Also es ist ja das Problem, dass wenn ich ihn jetzt irgendwie hängen lasse, dass er dann irgendwie, weiß nicht, wie in dieses Loch einfällt. Und da habe ich Angst vor. Dass ja, okay, aber das, jetzt reden wir im Kreis. Darüber haben wir gerade schon was zu gesagt. Ne? Matthias, meine Meinung hast du gehört. Jetzt musst du sehen, wie du da schlau und klug dich entscheidest und weise. Ne? Ich wünsche dir eine gute Entscheidung. Ja, ist klar. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Noch ein Matthias, 16 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Matthias. Ich habe ein Problem mit meinem Vater und weiß da nicht mehr weiter. Inwiefern? Erzähl mal. Ja, es hat angefangen, also ich muss erst mal sagen, meine Eltern sind geschieden. Mhm. Mein Vater wohnt in Düsseldorf. Ich wohne bei meiner Mutter in Paderborn. Und war halt übers Wochenende bei meinem Vater und wir waren zusammen Batman spielen mit seiner Vermieterin zusammen und so. Mhm. Und habe ihn dann im Spiel meinen Batman-Schläger an seinem Arm zerschlagen. Aus Versehen, nein. Ja, ja, aus Versehen. Und eine halbe Stunde später, als wir dann auf der Fahrt zurück waren, fing er dann auf einmal an, deshalb Theater zu machen. Also von wegen, ja, du hast das ja mit Absicht gemacht und... Hast du aber nicht, ne? Nee. Also definitiv nicht. Das war ganz klar mitten im Spiel, und ja, später dann hat er dann irgendwann den totalen Austicker gekriegt, wo er dann sagte, wie kannst du deinen Vater mit einem Batman-Schläger verprügeln? Ich hätte mir, wer weiß was, verletzen können. Und aber da scheint doch sehr vieles im Argen bei euch zu liegen, wenn er so reagiert und dieses so überinterpretiert. Eigentlich nicht. Das war es auch, was mich so erstaunt hat bei ihm. Aber Matthias, wenn alles im Lot ist, das kann ja mal passieren beim Sport. Ja. Dann sagt man doch nicht, du verprügelst deinen Vater, das gibt's doch gar nicht. Ja. Wie ist denn die Beziehung bisher so? Die war bis dahin eigentlich ganz gut. Wir hatten früher öfter mal Stress, aber ich sag mal so seit 2-3 Jahren gab es eigentlich keinen Streit mehr, wenn ich bei ihm war. Bist du dieser Badminton-Geschichte jetzt? Bist du dieser Badminton-Geschichte? Gut, dann hat er dir das vorgeworfen, sogar dass du ihn verprügelst. Das ist ja ein Hardcore-Vorwurf. Ja. Und was hast du darauf geantwortet? Ich konnte darauf gar nichts antworten, weil ich dachte, das kann nicht sein. Wie kommt der Typ auf diese... Hat er sich... war er verletzt danach? Er hatte 2 Striemen auf dem Arm. Gut, okay, aber nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Mhm. Er hatte weder irgendeine Prellung noch sonst... Wie ist denn dieser ganze Streit oder dieser absurde Vorwurf, diese Diskussion auseinandergegangen? Beendet worden? Ich wollte dann meine Sachen packen und rausgehen. Daraufhin hat er dann die Wohnungstür abgeschlossen und wollte mich erstmal nicht gehen lassen. Bis ich ihm dann sagte, es ist ja Freiheitsberaubung, was er dann nicht glauben wollte, und dann meine Mutter zur Hilfe angerufen hat. Die hat mir dann allerdings... Moment, wer hat die Mutter zur Hilfe angerufen? Er oder du? Er hat meine Mutter angerufen und kam dann zu mir und sagte dann, ja, deine Mutter will dich sprechen. Hm. Und als ich ihr die Geschichte erzählt habe, hat sie ihm gesagt, er soll mich gehen lassen, und damit war die Geschichte dann gegessen. Und dann hat er dich gehen lassen? Da hat er mich dann gehen lassen. Also Matthias, ich könnte schwören, dass da irgendwas anderes im Hintergrund schwelt. Oh. Das klingt so abstrus, was du da erzählst, dass jemand deshalb so ausklingt und sich so seltsam verhält. Also es ist schon mal passiert, dass mein Vater so ähnlich reagiert hat. Nein. Allerdings nicht bei mir, sondern bei meinen Großeltern. Also ich würde an deiner Stelle den mal jetzt in der nächsten Zeit anrufen, zu einer Zeit, wo du weißt, dass der Ruhe hat und auch wirklich Zeit hat. Und ihn nochmal ganz, ganz ruhig davon ansprechen, was denn da los sei und dass du damit überhaupt nicht klarkommst. Und lass ihn dann mal kommen, wie er sich dann entschuldigt oder wie er sich erklärt. Mhm. Also jetzt, ich finde, dass da jetzt ein Gespräch angeht. Du hast ja danach noch nicht mit ihm nochmal geredet, ne? Nee, das finde ich jetzt ganz wichtig. Finde ich ganz wichtig. Mach das mal. Hm. Ja? Ja. Matthias, viel Glück. Ja, okay, danke. Tschüss. Viel Spaß noch bei der Sendung. Dankeschön. Ne? Tschüss, Matthias. Jo, ciao. Unser Thema heute Nacht heißt, ich weiß nicht mehr weiter. Wer von euch sagt das? Wer ist im Moment in einer Lebenssituation, wo er sagt, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Gehe ich in die Richtung, mache ich es falsch? Gehe ich in die Richtung, mache ich es falsch? Gehe ich zurück, wird es vielleicht noch schlimmer und ich kann auch nicht vorwärts gehen. Also das Gefühl, wirklich in eine Zwickmühle geraten zu sein. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Weiter geht's mit Inge und Inge ist 59 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Also mein Thema ist nicht traurig, sondern ich wusste nicht mehr weiter. Ich wollte dein Buch kaufen und auch 4 Stück verschenken. Ja. Und es gab in keiner Buchhandlung hier bei uns in Hannover. Gut, dass du anrufst. So. Ich hab und einiges dann habe ich meinen lieben Mann losgeschickt. Mhm. Und zwar letzten Samstag, der wollte für mich Weihnachtseinkäufe machen. Und da sage ich, geh mal zu der Buchhandlung hin. Mhm. Und die haben ihm fest versprochen, dass 5 Bücher zu haben sind, noch kurz vor Weihnachten. Mhm. Denn ich möchte die Leuten verschenken, die immer mit dem Zeigefinger über alle Leute die Nase rümpfen. Mhm. Die Moralapostel. Mhm. Also, es geht um das Buch Jürgen Domian, Heller von Sinn, jenseits der Scham. Genau. Und da haben viele nachgefragt, das war so putzig. Hinter mir kamen 2 Leute und die fragten auch, aber jetzt in den Buchhandlungen, wo ich war, ich war in 3 und ich bin durch die ganze Stadt gelaufen, also ich war richtig frustriert. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also. In ganz Hannover. Und ich habe mich so gefreut drauf, auch ich, weil ich die verschenken will und selbst lesen will. Deins, okay. Aber eins soll auch mein angeheirateter Schwager kriegen, der ist nämlich Staatsanwalt. Aha. Genau. Ah, und der schimpft über, da möchte ich mich weiter nicht so äußern. Ja. Und der soll das also Heiligabend auf seinem ja. ne, Garten also, zu finden. Also, ich bin ganz optimistisch, dass das noch klappt. Ja, pass auf, gut, dass du anrufst, weil ich auch heute Nacht euch noch was sagen wollte zu diesem Thema. Also erstmal geht dieses Buch wirklich wahnsinnig weg wie warme Semmeln. Und der Verlag, wir haben heute mit dem Verlag lange gesprochen, hatte gar nicht mit diesem Riesenrun darauf gerechnet. Aber ich habe heute von dem Verlagsleiter, von dem VGS-Verlag, versprochen bekommen, dass ab morgen bundesweit in ganz Deutschland die Bücher wieder zu haben sind. Wir haben angerufen, wir haben uns fest zugesagt und ich möchte das haben, weil du bist überhaupt ein ganz toller Typ. Ja. So, und das sollen andere auch und also ich habe keine Probleme, ich komme mit meinem gut klar und ich habe einen tollen Mann. Lass mich noch einen Satz sagen. Also ab morgen sind die Bücher bundesweit wieder erhältlich. Nun könnte es die ein oder andere Buchhandlung geben, die das Buch noch nicht hat durch irgendeinen komplizierten Vertriebsweg. Wer interessiert ist an dem Buch, möge es bitte bestellen, damit er dann, wenn die Exemplare geliefert werden, auch wirklich dann sofort eins bekommt und nicht hinten ansteht. Das Kerlchen, und weil ich ihn so getriezt habe und er hat gesagt, du kriegst es und du darfst es auch verschenken, ich bezahle das auch und der kann das nachts nicht schauen und ich erzähle ihm immer so ein paar Sachen, ne, aus deiner Sendung, die wirklich interessant sind und dann ist er mal ganz aufgeregt und er hat allerdings dein Bild schon gesehen und findet dich auch unbekannterweise sehr sympathisch. Das ist ja schön zu hören. Genau. So, also, ich komme mit dem auch an Ende. Ich freue mich. Jenseits der Scham. Hella von Sinnen, Jürgen Domian, ab morgen wieder in den Buchläden. Und wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wünsche ich dir auch. Und ich gucke weiter. Ne? Das ist schön. Freue ich mich drüber. Tschüss, okay, Inge. Tschüss. Tschüss. Nadine, 18 Jahre alt. Ja, hallo. Nadine, schönen guten Morgen. Ich hatte am Freitag schon mal angerufen. Sag mir ein Stichwort. Ich weiß es nicht. Nur der Vorname. Meine Mutter lag auch im Sterben. Ja. Ja, sie ist gestorben am Sonntag. Das war die Geschichte mit dem Blutgerinnsel im Kopf. Ja. Wann ist sie gestorben? Am Sonntagnachmittag. Am Sonntag. Ja. Ich habe das so mitgekriegt. Also ich hatte ja einen Anruf bekommen. Wann hast du es genau erfahren? Ja, irgendwie um 7 Uhr abends habe ich das. Erst abends? Ja, sicher. Von wem hast du es dann erfahren? Ist ja eine ganz verzweckte Sache. Das war ja nicht meine leibliche Mutter. Das ist ja meine Stiefmutter gewesen. Aber trotzdem, die hat für mich die ganze Zeit gesorgt. Das hattest du mir nicht erzählt am Freitag. Aber nee, das nicht. Das habe ich von meiner leiblichen Mutter erfahren, zu der ich nicht so einen tollen Kontakt habe. Du hast von deiner leiblichen Mutter erfahren, dass deine Stiefmutter gestorben ist? Ja. Nun haben wir am Freitag ziemlich ausführlich über deinen Fall gesprochen. Ich habe mit deiner Tante ja auch noch geredet. Es war schon schlimm genug, dass deine Stiefmutter so schwer erkrankt war, dass sie plötzlich erkrankt war aufgrund eines Blutgerinnsels, dass sie schon, wie die Ärzte damals wohl gesagt haben, ihr Leben lang oder sehr viele Jahre schon im Kopf mit sich herumgetragen hat, aber es dann halt geplatzt ist. Ne? So hast du es mir erzählt. Ja, sicher. Ich hatte am Samstag noch mit meinem Vater telefoniert gehabt. Der hatte mir gesagt, dass die dann doch sterben würde und ich habe daran nicht geglaubt. Mhm. Weil ich habe gedacht, dass die doch dann überlebt. Mhm. Du hattest, wenn es auch deine Stiefmutter war, schon doch eine enge Bindung zu der Frau. Ja, sicher, weil die hat alles für mich gemacht im Prinzip. Mhm. Die hat mir zugehört, wenn was war oder so. Mhm. Das Schlimme an unserem Gespräch am Freitag war, dass deine Familie, dein Vater und die Verwandten dir die Schuld geben, dass dieses Blutgerinnsel aufgebrochen ist. Es ist so. Mein Vater hatte ja danach am Samstag gesagt, weil wir haben uns ziemlich heftig angeschrien. Ja, ich gebe dir ja gar nicht mehr die Schuld dafür, das sind ja nur die Sabine, also jeder aus meiner Familie, die Schwester von meiner Mutter. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Die Sabine soll schuld sein, oder was? Nein, die Sabine meinte, dass ich schuld wäre und also halt die ganzen Verwandten, mein Opa, meine Tante, meine anderen Tanten halt. Ist denn jetzt nachdem du das erfahren hast, dass deine Stiefmutter tot ist, nochmal irgendetwas diesbezüglich zu dir gesagt worden, dass du schuld trägst? gar nicht mehr, weil ich mich gar nicht mehr gemeldet habe, weil ich habe das alles nicht mehr ertragen können. Mhm. Bist du jetzt bei deiner Tante wieder? Ja, sicher, klar. Mhm. Ne, weil ich habe gestern wieder zum ersten Mal zu Hause geschlafen, also in meiner WG. Und mir ist die Decke echt auf den Kopf gefallen. Mhm. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gedacht, meine Mutter kommt da irgendwie nachher irgendwo raus und durch ein Fenster oder sonst was. Mhm. Und die ruft an oder so. Mhm. Ich habe voll Panikattacken bekommen. Wir haben am Freitag miteinander telefoniert. Warst du am Samstag im Krankenhaus nochmal? Nee, ich konnte das nicht. Mhm. Ich wollte sie so in Erinnerung behalten, wie ich sie nochmal gesehen habe. Mhm. Weißt du, wann die Beerdigung sein wird? Freitag. Mhm. Da wirst du hingehen. Ja, sicher. Ich will mich von meiner Mutter richtig verabschieden. Mhm. Ich kann das immer noch nicht fassen, dass sie tot ist, ne? Jetzt habe ich keinen mehr, mit dem ich so... Ich meine, ich habe zwar meine Tante, aber ich habe mit ihr über meine Beziehung und so geredet zu den Jungs und so. Aber ich hatte den Eindruck, Nadine, dass du schon eine sehr nette Tante hast. Ja, sicher. Ich habe ja kurz mit ihr gesprochen auch. Und sie fand das ja auch alles unglaublich, was man mit dir da gemacht hat, in dieser unglücklichen Situation. Das ist natürlich ein Schmerz, den du letztendlich jetzt erstmal ganz alleine bewältigen musst. Aber gut ist es ja, dass du deine Tante hast als Ansprechpartnerin und dass du da oft hinfahren kannst und du wohnst ja auch ab und zu bei ihr, schläfst bei ihr. Mhm. Dass du nicht ganz alleine bist mit deiner Trauer und deinem Schmerz. Ja, aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Du hast mit deinem Vater auch gar nicht geredet seitdem? Nein, ich kann meinen Vater nicht leiden sehen. Mhm. Meine Brüder, am Montag ist mein Patenonkel, also sein Bruder auch. Mhm. Und mein Onkel, also jetzt der Ehemann von meiner Tante, dorthin gefahren. Da sind meine Geschwister zum Onkel Dieter hingegangen. Mhm. Und haben gesagt, ja, weißt du schon, dass unsere Mama tot ist? Sie ist jetzt im Himmel. Die Kleinen, die kapieren das noch gar nicht. Ja. Als du das am Sonntag erfahren hast, abends, was hast du da gemacht danach? Ich vermute, du hast das per Telefon erfahren, ne? Ja, sicher, klar. Geschrieben, geheult, alles. Warst du da in deiner WG? Nee, ich war bei meiner Tante gewesen. Die waren ja auf dem Fußballspiel gewesen. Ich war mit meiner Cousine hier alleine. Wir haben einen Film angeguckt. Ist sie nochmal zu sich gekommen, weißt du das? Nein, mein Vater, der war irgendwie am Freitag oder am Donnerstag war der da gewesen. Und meine Mutter, die hatte das deutlich gespürt, dass einer da war. Und der Blutdruck ist andauernd angestiegen. Die wusste, dass einer da war. Obwohl sie tief bewusstlos war. Ja, sicher. Und dann haben wir wieder gedacht, dass sie überlebt, ne? Aber dann hatte man meinem Vater am Samstag gesagt, dass sie stirbt. Das hast du jetzt auch im Nachhinein erfahren, erst, dass man ihm das am Samstag schon gesagt hat. Ja, das habe ich ja am Samstag schon erfahren gehabt, dass sie stirbt, aber ich habe da nicht dran geglaubt, weil ich habe ja ihren Kampfgeist gesehen, den sie immer hatte. Ja. Wie alt war deine Stiefmutter? 37. 37, genau. Sehr jung noch. Ja, das Gehirn von meiner Mutter, die haben das ja, das Blut von ihr, von innen, also ja, abgesaugt gehabt. Und die haben nicht das ganze Blut rausbekommen. Das Gehirn war verklebt gewesen. Ja, und dann ist das Gehirn irgendwie nachts schon irgendwie nicht mehr tätig gewesen. Ja, und dann soll irgendwie das Herz stehen geblieben sein oder so dann am Sonntag, Nachmittag. Liebe Nadine, das ist eine ganz schlimme Zeit jetzt für dich. Vor allen Dingen auch natürlich jetzt und ganz besonders diese Woche und wahrscheinlich dann auch natürlich der Freitag. Weihnachten wird das schon schlimm sein. Wie habt ihr sonst Weihnachten? Warst du dann in der Familie, also mit deiner Stiefmutter auch zusammen? Ja, Weihnachten haben wir immer ganz super gefeiert, total toll. immer alles schön geschmückt. Jetzt Weihnachten ist für mich gelaufen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das kann man wirklich so sagen, dass Weihnachten natürlich jetzt überhaupt nicht mehr so sein wird, wie du es dir vorgestellt hast. Aber bewerte dieses Weihnachten auch nicht so hoch. Die paar Tage, die sind dann besonders traurig, aber die gehen auch rum. Ich sage jetzt nochmal zu dir, dass ich ganz wichtig finde, dass du einen Menschen um dich herum hast. Es gibt oft Leute, die einen ganz lieben Verwandten oder einen Freund, eine Freundin verlieren und die alleine sind. Die wirklich völlig in ihrer Trauer zu ertrinken drohen. Du hast eine Tante. Das wird dir natürlich auch keinen ganz großen Trost, aber vielleicht ein bisschen Halt geben. Na sicher, aber das Problem ist ja, ich habe ja schon so viele Menschen verloren. Vor einem Jahr ist mein bester Freund gestorben, vor zwei Jahren meine Uroma und dann meine beste Freundin. Meine beste Freundin, ich habe selbst gesehen, wie sie sich ermordet hat. Das war schrecklich gewesen. Ich hatte auch danach Bulimie und Magersucht gehabt. Weißt du, was vielleicht auch ganz gut wäre für dich, Nadine, wenn du, das wusste ich nicht, dass du da schon so viele Sachen mitgemacht und miterlebt hast, wenn du vielleicht auch für dich eine, also neben deiner Tante als Ansprechpartnerin, einen professionellen Ansprechpartner suchen würdest. Einen Psychologen, wo du einmal die Woche hingehen kannst, mit dem du alles besprechen kannst, der dir auch so ein bisschen hilft mit diesen schlimmen emotionalen Zuständen im Moment, mit den belastenden Umständen richtig umzugehen. Wir machen mal Folgendes. Du unterhältst dich jetzt gleich mit meiner Psychologin, mit der Petra noch ein bisschen. Ich kann dir jetzt nicht alles Gute wünschen. Ich kann dir nur wünschen, dass du gerade für die nächste Zeit deine ganze Kraft, die du in dir hast und die wirst du haben, zusammenreißt, um da durchzukommen. Ja. Weine, wenn dir irgendwie nach Weinen ist, schluck deinen Schmerz nicht runter, zeig es, sprich auch darüber und geh oft zu deiner Tante, wenn dir das gut tut. Denn sie wird dich ja wohl immer aufnehmen, ne, so wie ich es verstanden habe. Also ich möchte dir mein Beileid aussprechen. Ich hatte ja auch nur die Hoffnung am Freitag, dass es vielleicht doch noch alles gut geht. Ja, ich habe ja auch daran geglaubt. Und dann sonst auch die schreckliche Nachricht. Leg mal auf, Nadine, und du wirst sofort von der Petra zurückgerufen. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.33 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 34, 15 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ich weiß nicht mehr weiter. Wer von euch sagt das über seine momentane Lebenssituation, ich weiß nicht mehr weiter? Wenn ihr mir davon erzählen möchtet, meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier live in Köln erreicht, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer aufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Es geht weiter mit Monika und Monika ist 69 Jahre alt. Monika? Ja, hallo? Ja, schönen guten Morgen. Ja, schön, dich zu sehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Domian, zu diesem Thema heute. Ja. Das letzte, was ich gehört habe, ich sag dir nachher, wann das war, dich gebe ich nie mehr her. Also wenn das eine Frau in dem Alter hört, ich meine, das hat was zu bedeuten. Wir müssen zusammenkommen und ich bin bald wieder hier. Jetzt habe ich eigentlich kein Wort verstanden von dem, was du ausdrücken möchtest. Ich habe jetzt dich überhaupt nicht verstanden, was du sagen willst. Unser Thema heißt ja ich weiß nicht mehr weiter. Ja, ich weiß auch nicht mehr weiter, denn das war Anfang des Jahres. Mhm. Ja. Und da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr weiter. Soll ich schreiben, telefonieren, fahren oder sonst was? Erzähl doch mal eine Geschichte, damit ich das auch verstehe. Ganz kurz, ne? Mhm, ja. Ja, wir haben uns vor 45 Jahren offiziell kennengelernt. Das waren zwei befreundete Familien. Mhm. Ja? Und bei uns war das, ja, man sagt so kitschig, der, wie sagst du, Blick? Erste Blick. Der erste Blick, ja, genau. Aber es war auch der erste Händedruck, die Wärme, die darüber kam und so weiter. Wer ist denn jetzt wir? Wir? Wir, er und ich. Er ist 10 Jahre älter als ich. Mhm. Ja? Mhm. Ich wohne jetzt in der ehemaligen DDR und er wohnt so in deiner Nähe, so in etwa. Ja. Gut. Aber ich hatte ihn auch vorher schon gesehen, weil das fällt im Moment nicht so ins Gewicht. Mhm. Ja, und dann kam heimliche Telefongespräche natürlich. Mhm. Man traf sich heimlich. Und also ihr habt euch vor vielen Jahrzehnten kennengelernt? Ja. Als Paar. Du hattest einen Mann und er hatte eine Frau. Mhm. Auch Kinder auch. Kinder auch. Ja. Mhm. Und habt ihr euch dann wieder aus den Augen verloren? Nein, wir haben ja... Die Familien haben immer miteinander verkehrt. Im gleichen Ort, ja. Im gleichen Ort. Über die Jahrzehnte hinweg. Ja. Mhm. Man wollte uns damals schon was anhängen beiden, aber echt, wir haben nicht miteinander geschlafen. Mhm. Da hat sich nichts abgespielt. Aber es gab schon heimliche Telefonate zwischen euch, die schon intimer waren. Ja. Wann fingen die denn an? Na, bald nachdem wir uns das erste Mal gesehen hatten. Ach so, also vor sehr langer Zeit dann. Vor sehr langer Zeit, vor rund 45 Jahren. Ja, also gab es da quasi so die ganze Zeit so ein Doppelleben. Du hattest deine Familie, er hatte die Familie und ihr beide hattet eure kleine geheime Welt auch. Ja. Ja? Ja, aber das war wahrscheinlich, er hat das bei seiner Frau nicht gefunden, was er bei mir gefunden hat. Das hat jetzt nichts mit Sex oder sonst was zu tun. Und mir ging, jetzt im Nachhinein kann man das sagen, ja. Das ging also jahrzehntelang so. Nee. Das ging 5 Jahre und dann, dann ging er in deine Nähe. Mhm. Sie ist die Familie hier. Ja. Und ich erfuhr dann über dritte und vierte Person, dass er auch wieder geheiratet hat und Kinder hat. Und während dieser Zeit habt ihr nicht telefoniert? Gar nichts. Mhm. Überhaupt nichts. Wie lange habt ihr dann keinen Kontakt miteinander gehabt? Na, bis kurz nach der Wende. Ja. Und wie stellt sich die Situation jetzt dar? Na, ich hatte dann übers Rote Kreuz, habe ich ihn suchen lassen, damit ich überhaupt eine Adresse von ihm bekomme. Mhm. Und dann kam eine Karte, eine ganz freudige Karte und schön, dass ich ihn gesucht habe und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kamen Telefonanrufe und zum Festtagen durfte ich ja dann auch mal anrufen. Ich war dann die frühere Bekannte aus Berlin. Mhm. Also er ist hier neu verheiratet und hat eine Familie. Na, neu nicht. Och, die Kinder sind ja noch erwachsen. Also, ja gut, aber neu gegenüber früher. Mhm. Ja. Und wie stellt sich denn die Situation heute dar? Ja, wir haben uns nachdem, also das war Mitte 97, haben wir uns, weiß nicht, du wirst es gar nicht nachvollziehen können, wie das ist, wenn man sich über 40 Jahre nicht gesehen hat. Und trotzdem war das, als wäre er eben zur Tür rausgegangen. Ja. Keine Bilder mal ausgetauscht vorher oder nichts, so? Gar nichts. Naja, nachdem wir uns dann nach der Wende wieder brieflich in Kontakt gekommen waren. Aber 97 standet ihr euch dann wieder erstmals gegenüber. Ja. Ich sag, das muss ein wahnsinniges Gefühl gewesen sein. Ja, ne? Ja. Aber Monika, was ist jetzt heute? Sag mal, Ende 98, wie sieht es denn nur aus? Und du hast angerufen zum Thema, ich weiß nicht mehr weiter. Ja, 97, da haben wir uns dreimal in Abständen von Monaten für ein paar Tage gesehen. Mhm. Mal hier, mal dort, mal da. Mit Händchen halt, mit allem drum und dran? Mit allem drum und dran und mehr, ja. Mhm. Ja. Und dann kam ein Besuch bei mir hier noch und dann die drei Sätze oder die drei Sätze kann man ja sagen, die ich zu Anfang hier zitierte. Und siehst du, Monika, die sind völlig untergegangen, weil wir alle nicht verstanden haben, was du damit gemeint hast. Was für ein Satz war das? Habe ich ja schon wieder vergessen. Ich gebe ich nie mehr her. Mhm. Mhm. Wir müssen unbedingt zusammenkommen und ich bin bald wieder hier und weg war. Und bis heute bis heute weg. Dann haben wir noch ein paar Mal telefoniert, aber auch das ganz kurz. Aber das hat er vorher auch schon gemacht. Mhm. Und wahrscheinlich weil es immer von der Straße war mit Telefonkarte und dann so ein alter Herr und so und die Motorengeräusche und so. Und diese Sätze hat er gesagt, 97. Ne? Nee, jetzt. Die hat er jetzt gesagt, jetzt diese Sätze. Jetzt Anfang des Jahres. Was? Anfang des Jahres. Mhm. Ja, von anderthalb Jahren haben wir uns dreimal gesehen. Mhm. Naja, gut. Und ein bisschen telefoniert, das war es dann, das Ganze. Bist du eigentlich, du bist aber solo im Moment wieder. Ja. Ja. So, und jetzt, da spielt, und das weiß er auch, das habe ich ihm knallhart erklärt, also das spielt sich nicht mehr ab. Das Problem ist im Moment, dass du sagst, ich weiß nicht mehr weiter, wie ich mich da verhalten soll jetzt in der Beziehung zu diesem Mann. Ja. Der ist das Schweigen im Wald, da kommt überhaupt nichts. Kannst du ihn denn anrufen, geht das? Ich kann, das ist aber verheiratet, der Mann, das ist nicht. Also das macht mich ihm wahrscheinlich noch ärger. Ja. Ich will dir mal sagen, also nach dem, was du jetzt erzählt hast, hört sich die ganze Geschichte für mich als Außenstehenden nicht gut an. Ich habe den Eindruck, dass der nicht sehr interessiert ist in einem besonderen Kontakt zu dir. Das nehme ich auch schon mal an. Dass der hat ja da ein bisschen Honig um die Nase gepinselt, aber letztendlich ist er nicht ehrlich. Sonst hätte er würde er sich jetzt auch anders verhalten. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich würde dir trotzdem raten, nochmal ihn anzurufen, dich an ihn zu wenden und mit ihm einen Telefontermin auszumachen, wo er in Ruhe auch telefonieren kann. Ja. Und ihn dann nochmal ganz klar und offen fragen, was er möchte, wie seine Gefühle sind, wie er sich das vorstellt, damit du weißt, woran du bist. Ja. Ne? Weil du denkst dir jetzt tausend Sachen im Kopf aus und steigerst dich da vielleicht auch rein und fühlst dich sehr unwohl dabei. Stimmt. Ne? Ja. Also schleunigst versuche, den an die Strippe zu kriegen und nagel den fest, damit er eine klare Aussage macht. Wenn der klar sagt, ich will wirklich definitiv nichts von dir, Monika, kannst du damit besser umgehen, als wenn du ständig dich in irgendwelche Träume hineinbegibst. Ja. Ja? Monika, dafür wünsche ich dir alles Gute und drück die Daumen. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss, Monika. Tschüss. Martina, 18 Jahre alt. Martina. Ja, hallo, Domian. Schönen guten Morgen. Ja. Heute sind alle so ein bisschen traurig, mit einer Ausnahme von Inge, glaube ich, vorhin. Das Thema ist ja nur auch ein schwieriges Thema, ne? Ich weiß nicht mehr weiter. Ja, und zwar geht es bei mir darum, dass ich jetzt halt 18 Jahre alt bin und habe eine Beziehung zu einer 15 Jahre älteren Frau. Mhm. Und das Problem ist jetzt bei mir einfach... Ist es die Frau oder die 15 Jahre? Die 15 Jahre, die sind es nicht. Die 15 Jahre sind es nicht. Die stören mich nicht. Mhm. Mein Problem ist jetzt halt erstmal die Gesellschaft. Das geht jetzt schon so lange. Und, wie lange geht das denn schon? Es geht jetzt seit 7 Monaten. Mhm. Und es ist alles so geheim. Niemand darf es mitbekommen. Und ich meine, wir sehen uns ja schon oft. Wohnt ihr denn in einer Stadt? Nein. Also wie weit wohnt ihr auseinander? Einige Kilometer. Also das ist eigentlich kein Problem. Lebst du noch zu Hause? Ich lebe noch zu Hause bei meinen Eltern, ja. Zwar in einer eigenen Wohnung, aber ich lebe bei meinen Eltern noch. Wissen deine Eltern, dass du lesbisch bist? Nein, aber das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, was ich bin. Mhm. Ich habe auch schon Beziehungen zu männlichen Personen. Mhm. Bist du denn in diese Frau richtig, richtig verliebt? Ich denke ja. Mhm. Ich bin, also jetzt ist die Verwirrtheit vorbei, weil ich denke mir jetzt einfach, es ist so und du hängst auch an ihr und sie gibt mir auch irgendwas. Habt ihr miteinander schon geschlafen? Ja. Und wie hat dir das gefallen? Besser als die anderen Male mit irgendwelchen männlichen Personen. Mhm. Also, dann glaube ich, dass diese Frage, Martina, mit bist du lesbisch oder bist du nicht lesbisch, ist erstmal auch zweitrangig. Man muss sich nicht immer einordnen, der ist lesbisch und der ist schwul, der ist hetero. Entscheidend ist es, dass du diese Frau liebst. Dann bist du halt bei dieser Frau jetzt lesbisch, vielleicht bist du es in ein paar Jahren bei jemand anderem nicht. Die Frage finde ich gar nicht so relevant. Wichtig ist jetzt die Frage, dass du mit dieser Beziehung gut zurande kommst. Wie ist das denn, hat diese Frau, hat die Familie, ist das für die alles auch geheim? Das ist für sie auch geheim, ja. Also ihr Vater liegt ganz schwer und deshalb lebt sie auch halt noch bei ihren Eltern im Haus. Und der ist ja krank, der Vater. Ja, der ist sehr krank. Ja. Und das ist jetzt auch halt bei ihr eine schwierige Situation. Mhm. Aber sie ist nicht verheiratet und sie hat keinen Freund. Nein, oder nein, keinen das Mann. Nicht. Mhm. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, über viele Wege. Sie war halt damals, sie hat mit mir zusammengearbeitet. Mhm. Ich dachte mal, ich hatte damals nicht so eine ganz gute Laufbahn und sie hat halt mit mir gearbeitet. Und dadurch ist das so ein bisschen gekommen. Bei mir hat das auch schon ein bisschen Geschichte, dass da zum Beispiel Fälle waren, wo mein Reitlehrer mich damals angefasst hat. Mhm. Und ich ab dem Zeitpunkt hatte ich Angst vor Männern. Mhm. Und da kam sie halt und sie war aber vorerst auch nicht irgendwie so frauenorientiert, hat sie immer gesagt und auch nie kam irgendeine Anspielung, bis zu einem Tag, wo es dann halt passiert ist. Hat sie denn vorher schon mal, du sagst, sie war nicht orientiert auf Frauen, hat sie denn auch Erfahrungen mit Frauen vorher schon gesammelt? Oder seid Nein, ihr, auch nicht. Also ihr seid beide für euch beide das erste Mal quasi? Absolut, das erste Mal. Jetzt, war mir gerade auch nicht ganz klar, Martina, wissen denn deine Eltern, dass da irgendwie eine Frauenbeziehung stattfindet? Oder wissen die gar nichts? Meine Eltern wissen, dass ich sehr an ihr hänge und dass ich sie auch brauche. Mhm. Weil das merken sie durch viele Telefonate, unendliche Telefonate. Mhm. Und ich sag mal, wir sehen uns nicht sehr selten. Du hast ja doch einen großen Druck, wenn du dich auch bei mir meldest, zu dem Thema, ich weiß nicht mehr weiter. Du hast gerade das Stichwort gesellschaftliche Vorstellungen gebraucht. Was meinst du genau damit? Damit meine ich, dass man es nicht frei äußern kann. Warum? Einfach nicht kann, nein, weil ich habe einfach Angst davor, wie meine Eltern reagieren, wie ihr Umfeld reagiert. Man darf es einfach nicht sagen und wir können uns auch nicht hier irgendwie näher kommen. Mhm. Es ist dann halt, wenn wir oben bei meinen Eltern sitzen, dann unterhalten wir uns, als wenn wir uns seit Wochen nicht mehr gesehen hätten. Also Martina, ich weiß nicht, ob du meine Sendung öfters kennst, öfters siehst und kennst, dann ahnst du ja wahrscheinlich, was ich dir darauf jetzt antworte. Dass ich finde, wenn man lesbisch ist, wenn man schwul ist und sich sicher ist, zumindest in der Liebe zu einem gleichgeschlechtlichen Partner, dass man das sagen sollte und dass man sich dazu auch bekennen sollte, weil es einfach für einen selbst und für die Beziehung gut ist und es auch eine dicke Portion Selbstbewusstsein einem vermittelt. Und wenn die Eltern ein bisschen schockiert sind, vielleicht sind sie es ja gar nicht, wenn die schon wissen, wie nah ihr miteinander verkehrt. Aber wenn sie schockiert sind, dann sind sie halt schockiert. Denn die müssen das halt schlucken, dass ihre Martina eine Frau liebt. Und diese Liebe zu der Frau ist genauso wertvoll, als wenn du einen Mann lieben würdest. Aber in einer streng katholischen Stadt ist das sehr schwierig. Ich weiß, ja, klar. Aber auch das darf keine Entschuldigung dafür sein, dass man sich selbst quasi dafür gewaltigt und sich selbst verleugnet. Du empfindest ja diesen Druck, du fühlst dich dabei ja unwohl. Ja, das heißt ja, andersrum ausgedrückt, du würdest dich wohler fühlen, wenn das ein bisschen offener alles wäre. Dann lebe es offen, dann provoziere die Leute. Dann knall den Leuten das auch vor den Kopf. Und wenn sie blöd reagieren, sollen sie blöd reagieren. Das ist euer Leben, eure Liebe und ihr beide müsst zusammenstehen. Ja, nur ich denke ja auch schon wieder ein paar Jahre weiter. Ich weiß ja nicht, wie lange das anhält. Und wenn ich das jetzt wirklich offen mache und ich schaffe mir dadurch Nachteile. Und Martina, was sind denn das für Nachteile? Du bist doch ein freier Mensch. Geh doch einfach so an dein Leben ran. Jetzt liebst du diese Frau. Vielleicht wirst du in 5 Jahren einen Mann lieben. Na und? So what? Dann ist es halt so. Lass die Leute doch denken, was sie wollen. Dann bist du halt eine bisexuelle Frau oder was auch immer. Hab doch keine, ich weiß, du hast jetzt die Angst, abgestempelt zu werden als lesbische Frau. Ja, ist doch, ja, aber was steckt da für ein Denken hinter? Dadurch, da steckt doch wirklich ein Denken hinter, was schon wieder das Lesbische an sich diskriminiert. Das ist doch nichts Schlimmes, dann sei doch abgestempelt erstmal als lesbische Frau. Du musst es doch auch wissen. Ja, ich denke, das ist vielleicht für andere einfach zu sagen. Ich fühle mich im Moment in dieser Situation. Wir haben jetzt heute Abend, habe ich zum Beispiel mit dir... Martina, du sagst, das ist für andere leicht zu sagen. Wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, dass ich den gleichen Kram in meinem eigenen Leben durchgemacht habe. Und ich rede da wirklich voll aus meiner eigenen privaten Kiste heraus. Und kenne das auch, dass ich auch nicht als schwul abgestempelt werden wollte damals. Das ist doch alles Quatsch, na und? Dann wird man halt so abgestempelt. Das heißt auch abgestempelt, so ist man halt. Und wenn man in ein paar Jahren anders drauf wieder ist, ist man anders drauf. Hm. Aber ich weiß, das ist sehr schwierig, weil ich auch mein Junge ist und wenn man auch aus einem sehr moralischen Elternhaus kommt oder in der Provinz lebt, das scheint ja alles bei dir der Fall zu sein, ist das alles kompliziert. Aber ich sage dir das jetzt als Außenstehender und der eine gleiche biografische Erfahrung hinter sich hat. Das wird jetzt auch nicht nach unserem Gespräch bei dir direkt alles fluten, aber ich hoffe, dass das ein bisschen was vielleicht bei dir auch so an Selbstbewusstsein und an Initiativwerden auch in Gang setzt. Hm. Wie steht sie denn dazu? Sie ist ja nur die Ältere auch und die Erfahrenere. Was sagt sie denn zu der ganzen Geschichte? Ja, das kann ich dir sagen. Wir haben jetzt vor ungefähr 2 Stunden telefoniert das letzte Mal, da haben wir uns eine Haare bekommen. Mhm. Und so habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr. Entweder wir sagen das jetzt bald. Mhm. Oder es ist nicht mehr, dann geht's halt nicht, dann war es das. Und es war zwar schön, und dann war es das aber einfach. Toll, das hast du so gesagt. Ja, weil ich einfach nicht mehr weiter. Finde ich gut, Respekt. Finde ich wirklich gut. Und was hat sie darauf geantwortet? Dass sie dann ihren Job verliert. Ach. Dass das nicht geht. Ach. Also, ich weiß ja nicht, wir wollen das auch nicht, sag mir nicht, was für einen Job sie macht, vielleicht wird sie dann irgendwie erkannt. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass man heutzutage deshalb ihren Job verliert. Ich finde, dass man immer auch ein gewisses Risiko für die eigene Person eingehen sollte. Und ich finde deinen Standpunkt als 18-jähriges Mädchen wirklich klasse. wirklich verdammt gut, was du da machst. Verdammt gut. Und sie muss es ja nicht gleich in ihrem Job daraus posaunen. Man kann ja auch ein bisschen vorsichtig. Ihr müsst ja nicht mit wehenden Fahnen durch euren Ort laufen. Wir sind zwei lesbische Frauen. Ne, es geht ja erstmal darum, dass man es den engeren Freunden erzählt, dass man es den Eltern erzählt, dass so ein innerer Zirkel schon mal Bescheid weiß. Das tut ja auch schon mal gut. Ne? Ich möchte einfach jetzt im Moment eine Erleichterung haben. Ja, verstehe ich. Denken, okay, von irgendjemandem, mach was du willst, das ist dein Leben. Das möchte ich einfach mal hören. Mhm. Aber das ist, ich habe einfach so eine Angst davor. Mhm. So eine Riesenangst. Mhm. Ich kann dir vergewissern, ich kann dir fast garantieren, dass wenn du diesen Schritt des Outen, es gibt leider kein richtiges deutsches Wort dafür, das nach außen treten, wenn du den gemacht hast, ne, du wirst aufgeregt sein, du wirst zittern dabei, du wirst dich verdammt gut fühlen danach. Weil du ein Stück, eine selbstbewusstere Martina geworden bist. Mhm. Ich kann dich nur dazu ermutigen und ermuntern und hoffe, dass diese Frau mit ihren über 30 Jahren auch so viel Courage hat, wie du jetzt von ihr verlangst. Martina, du liebst eine Frau und du bist lesbisch und das ist gut. Das ist jetzt gut für dein Leben und alles andere interessiert überhaupt nicht. Mhm. Es interessiert keine Katze auf der Welt, soll es interessieren, welche Meinungen da irgendwelche Leute in deinem Kaff da haben. Mhm. Ja, ich habe mir auch schon öfters gedacht, ich bin 18 Jahre alt, ich kann eigentlich nur Erfahrungen sammeln, keine Erfahrungen verlieren. Ja, klar, du kannst nur gewinnen. Ja. Mach mal diese paurige Tour weiter, finde ich gut. Alles Gute. Danke. Für eure Liebe, für deine Liebe. Dankeschön. Tschüss, Martina. Tschüss. Sascha, 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja. Und zwar, ich rufe an auch wegen der Anruferin vorhin, wo die Mutter verstorben ist, ja? Sag mal, jetzt bin ich völlig irritiert. Bist du ein Mann oder eine Frau? Eigentlich eine Frau noch, aber ich bin transsexuell. Ah, daher geht der Wind. Keine Hormone, also noch gar nichts. Was ist denn das jetzt? Ja, ja gut, ein bisschen irritierend am Anfang, ja. Und meine Mutter ist auch gestorben vor 2,5 Monaten. Mhm. Und also an Krebs. Mhm. Und ich habe sie immer 3 Jahre auch ins Krankenhaus begleitet und so. Mhm. Und ich bin halt jetzt auch an einem Punkt, wo ich auch nicht mehr weiter weiß. Mhm. Vor 3 Monaten ist sie gestorben? Ja, also knapp 3 Monate. Ja, ja. Warst du dabei, als sie gestorben ist? Also ich war ganz allein im Krankenhaus. Mhm. Also nicht, wie es passiert ist, da war ich kurz bei Freunden. Mhm. Also wie ich dann zu Hause in der Wohnung war, also im Haus wieder, hat er das Krankenhaus halt angerufen. Und da bin ich halt sofort wieder reingefahren. Ein Freund hat mich dann reingefahren. Mhm. Und auf dem Weg, wie ich dann zum Krankenhaus war, war sie dann also schon verstorben, mich angekommen. Ja. Wie alt war deine Mutter? Wäre fast 62 geworden. 62? Ja. Mhm. Ja. 62. Hast du noch Geschwister? Ja, ich habe noch einen Bruder, der ist jünger wie ich. Hat der in der Situation sehr zu dir gehalten? Habt ihr zusammen gehalten? Ja, jein, also teilweise schon und teilweise auch nicht so. Also vorwiegend habe schon ich, also war schon ich für meine Mutter da und er war da auch gerade im Zivildienst an dem Tag, wo es passiert ist. Und was ist mit dem Vater? Also der hat sich um nicht so viel gekümmert, ist auch also kein gutes Verhältnis zum Vater vorhanden. Aber die beiden haben zusammen gelebt noch, die Mutter und der Vater. Ja, war halt ziemlich gebunden, konnte sich halt auch nicht mehr trennen von ihm durch die Krankheit auch, das ist klar. Hat sie 3 Jahre ein Krebsleiden gehabt? 4 Jahre eigentlich, das erste Jahr davon hat sie schon mein Vater noch ins Krankenhaus gefahren, weil ich da noch Abi gemacht habe, 95, was ich zum Glück auch noch geschafft habe in dem Zustand. Ja. Hat sie in der letzten Zeit der Krankheit sehr gelitten? Am Schluss dann schon ziemlich, ja, aber ich habe es halt immer versucht wieder aufzubauen und... Was für einen Krebs hatte sie? Eierstocktumor hat sie gehabt. Das ist vor 4 Jahren eben entdeckt worden und da war ich ja gerade in der 13. Klasse. Ja. Und zu dem Thema der Sendung auch, warum ich eben anrufe, weil das Thema ist ja, ich weiß nicht mehr weiter. Ja. Und also es ist jetzt bei mir eben so, ich weiß jetzt gar nichts. Also beruflich habe ich bis jetzt auch noch nichts weiter gemacht, außer Nebenjob. Mhm. Und mit Studium oder so, ich bin halt auch irgendwie an dem Punkt angelangt, wo ich ja gar keine Kraft mehr habe, noch so viel, was alles war. Und ist das so, dass jetzt dieser Verlust, dass du deine Mutter verloren hast, dich wirklich eine ganz elementare Lebenskrise gestürzt hat? Zusätzlich eigentlich schon vorher, aber weißt du, da habe ich mich immer zusammengerissen und habe mir noch gedacht, und helf der Mutti und so und war da selber auch schon nicht so gut drauf, habe selber auch schon Bulimie und Magersucht gehabt in der 12. Ich meine, das, was du gerade am Anfang angedeutet hast, dass du transsexuell bist, das ist ja ein ganz riesengroßes anderes Thema, ne, was dich und dein Leben wahrscheinlich auch belastet oder begleitet im Moment. Richtig, Wusste deine Mutter da davon? Ja, ich habe es ihr vor 3 Jahren noch gesagt, weil ich mir auch überlegt habe, ob ich es ihr noch sagen soll oder nicht. Also habe mich dann dafür entschieden, dass ich es ihr noch sage. Du bist nicht operiert, ne? Nein, also noch gar nichts, nee. Also dieses steht alles auch noch an, für dich zu entscheiden. Richtig, ja. Und das ist jetzt halt irgendwie alles so eingebrochen, wo ich im wahrsten Sinne des Wortes jetzt wirklich nicht mehr weiter weiß momentan. Das kann ich verstehen, ja, ja. Und zum Vater, wie gesagt, ist halt auch nicht so ein tolles Verhältnis. Wie ist das jetzt mit Arbeit und Beruf? Was machen? Du jobbst jetzt nur so ein bisschen, sagst nebenbei, du? Nebenbei halt so. Du hast nichts gelernt, ne? Also nee, ich habe vor 3 Jahren Abi gemacht. Also das, Gott sei Dank habe ich das bestanden. Hast du denn vor, vielleicht irgendwann zu studieren? War das mal so ein Traum von dir? Ja, also wenn dann schon studieren, das würde ich schon vorziehen. Und was würdest du gerne machen? Also wenn dann Richtung Werbegrafik so. Werbegrafik, genau. Ja. Und du hast das Gefühl, wirklich völlig in der Luft zu hängen im Moment. Richtig, weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich irgendwas anfangen soll, weil an so vielen Enden irgendwas hängt. Und wie lebst du? Lebst du allein oder in der WG? Oder? Nee, noch bei meinem Vater. Bei dem Vater. Haus, ja, und mein Bruder wohnt auch noch mit ihm. Was wahrscheinlich auch nicht gerade sehr förderlich für dich ist, wenn du mit dem Vater nicht so auskommst. Ne? Richtig, genau. Hast du darüber nachgedacht, dich auf eigene Beine zu stellen? Oder hat das auch finanziell... Ist eben auch wieder eine finanzielle Frage, müsste ich halt vorerst wissen, ob ich mich jetzt entscheide, den Schritt zu gehen und sage, okay, ich mache jetzt die eine Sache mit der Transsexualität oder dann das zweite mache und sage, ich studiere jetzt erst und ich denke im Jahr 99 oder hoffe ich mal, dass sich da was zum Positiven für mich wendet. Hast du denn wenigstens einen Menschen, der dir einen guten Halt gibt im Moment? Ja, das sind meine Freundin, also Beziehungsfreundin, also habe ich auch nicht mehr, weil die hat im Juni mit mir Schluss gemacht. Und zwar eben aus dem Grund, weil sie dann doch für sich entschieden hat, dass sie lesbisch ist. Und gut, ich meine... Moment, das ist immer so kompliziert bei transsexuellen Menschen. Du bist ja jetzt im Körper einer Frau. Richtig, genau. Und sie hat für sich entschieden, dass sie lesbisch ist. Dann könnte sie doch mit dir zusammen sein. Nee, also es gibt dann ja Probleme, weil ich für mich als Mann... Du fühlst dich... Ja, stimmt, genau. Genau, ganz genau, ich wollte dann eigentlich so gesehen, dass eine hetero Frau, also die ja, auf Männer steht, ist halt auch schwierig in der Lage, das ist klar, auch für den Partner ist es nicht einfach, das ist schon klar. Das heißt also, diese Beziehung ist weggebrochen? Die ist auch weggebrochen, ja. Es war allerdings also es gibt keinen Also ich habe schon viele Freunde und Bekannte und auch teilweise schon ein bisschen ältere Leute, mit denen ich mich sehr gut unterhalten kann. Also aber nicht jemand, der so richtig fundamental dir auch zur Seite steht. Fundamental würde ich nicht sagen, nee. Sascha, ich glaube auch ganz, ganz, ganz dringend für dich, dass du eine professionelle Begleitung brauchst. Ja. Sowohl um den Tod zu verwinden, sowohl wie du mit deinem Leben jetzt klarkommst, dann auch was dieses große Thema Transidentität angeht. Ja. Das schaffst du nicht alleine. Nee, das ist viel zu viel. Das ist, das ist schon also Wahnsinn, dass ich es bis jetzt noch also so geschafft habe, noch inklusive Abitur und so weiter. Also was diese transsexuelle Geschichte angeht, hast du da schon mal so Kontakte aufgebaut zu Transidentitas, heißt das, glaube ich, ne? Diese Selbsthilfe? Genau, richtig, Hast du mit denen schon mal irgendwie Kontakt gehabt? Habe ich auch, aber auch einen Bekannten im Privat, also in meinem Freundeskreis, der das hat auch eben machen lassen, der diesen Schritt auch gegangen ist und Also da hast du schon Leute. Also ich würde mir eigentlich für dich wünschen, einen sehr sensiblen und einen sehr bewanderten Psychologen oder eine sehr bewanderte Psychologin, die in der Komplexität das wirklich alles richtig auch kapiert, was um und in dir los ist, um dich herum los ist. Das ist richtig, ja. Das habe ich mir auch für 99 vorgenommen, dass ich da dann meine Anlaufstelle suche. Weißt du, wie man das anstellt? Und oder sollen wir dir vielleicht gleich noch ein paar Tipps geben? Ja, wäre nicht schlecht. Wäre nett, wenn du mir noch ein paar Tipps gibst. Das können wir gleich machen im Anschluss an unser Gespräch. Ja. Ich hatte noch eine Frage jetzt zu dem Elternhaus. Ja, weiß dein Vater um deine Transsexualität? Ja, der weiß es. Und wie geht der damit um? Ist ihm, glaube ich, mehr oder minder egal. Oder man hat sich um meine Mutter auch nicht so gekümmert. Also da verlasse ich mich nicht mehr drauf. Das ist mir schon klar. Also du kriegst jetzt nicht von zu Hause noch Druck oder wirst diskriminiert deshalb? Das ist nicht der Fall. Nee, das ist nicht so. Also mein Bruder, der versteht es jetzt nicht so sonderlich toll, aber... Aber er lässt dich auch mehr oder weniger in Ruhe. In Ruhe dann damit, genau. Ja, ja. Richtig. Lieber Sascha, Darf ich ganz, ganz kurz noch was sagen? Ja, ja. Ich habe das Buch von dir gelesen, das Spitze, das Buch, einen Tag, und ich habe es durchgelesen. An einem Tag? Einen Tag, sofort bin von der Stadt nach Hause gekommen, ist echt super. Das ist ein schönes Kompliment, vielen Dank. Du hast es noch bekommen? Ja, ich habe es noch bekommen am Donnerstag. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt auch wieder in den Läden. Danke dir für das Kompliment und wir machen das jetzt so, dass du auflegst und wirst von uns nochmal angerufen gleich. Jawohl. Und ich wünsche dir für 99, dass das ein richtig verdammt gutes Jahr für dich wird und dass es wieder allmählich aufwärts geht. Dankeschön. Und dass du auch in deiner Trauerarbeit erfolgreich bist. Genau. Alles Gute. Und dir auch alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. Sascha. Tschüss. Danke, so. Meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Leo Scholten. Morgen sind wir leider nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live um 1 Uhr, von 1 Uhr bis 2 Uhr. Und übermorgen sind wir wieder im Fernsehen und im Radio. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, sagt den Radiohörern bye bye bis morgen und den Fernsehzuschauern bis übermorgen. Bis dann, ciao.